Der Leuchtturm-Boogie. Es war ein stürmischer Tag in der Abenteuerbucht. Der Wind wirbelte die Blätter durch die Luft und eines davon flog Chase genau ins Gesicht. Was? Ganz schön stürmisch heute. Der Polizeihund machte, dass er in die Zentrale kam, wo Zuma und Rubble im Erdgeschoss vor einem großen Bildschirm standen. Dann mal los! Die beiden spielten Bell-Bell-Boogie. Dabei mussten sie mit den Pfoten genau die Bilder auf den Matten berühren, die auf dem Bildschirm in schneller Folge wechselten. So entstanden die lustigsten Tanzschritte. Wow, wie es aussieht, scheint euch das großen Spaß zu machen. Dieses Spiel liebten alle Fellfreunde. Das ist das Du glaubst, du kannst Boogie tanzen, Tanzduell. Zuma und Rubble waren eifrig bei der Sache. Was, Spagat? Echt jetzt? Ja! Und nein. Rubble hatte sich völlig verheddert. Kann mir jemand zur Pfote gehen? Alles in Ordnung, Rubble? Nein, jetzt bin ich raus. Und ich bin drin. Sky war eine der Besten beim Bell-Bell-Boogie. Große Drehung. Aber heute war sie ein bisschen zu schnell. Und ich bin raus. Dafür bin ich drin. Jetzt versuchte Marshall sein Glück. Bürgermeisterin Gutherz, ihr Huhn Henrietta und der kleine Alex spielten heute nicht mit. Sie waren am Strand und eben gerade entdeckte die Bürgermeisterin eine besonders schöne Silbermöwe. Alex, sieh mal, das wäre doch super für ein Poster der Abenteuerbucht. Schnell machte sie einige Fotos. Frau Bürgermeisterin! Einen Moment, Alex. Aber Frau Bürgermeisterin! Alex, ich mache gerade das Foto von einem Wasservogel. Doch Alex gab nicht nach. Aber sehen Sie doch mal da, Frau Bürgermeisterin. Und dieser Anblick lohnte sich wirklich. Ja, du hast recht, Alex. Das ist ja noch viel besser. Da schwamm ein Wal. Ein rosafarbener mit einem dicken Horn auf der Stirn. Wer kann schon ein Foto von einem Einhornwal machen? Ich würde ihn gern von nahem sehen. Gute Idee, dann kann ich eine Nahaufnahme machen. Rudern wir zu ihm. Schnell, bevor er wegschwimmt. Die drei sprangen in das kleine Boot, das am Strand lag, und ruderten los. Vorbei an Walli, dem Walross, das auch gerne fotografiert worden wäre. Tut mir leid, Walli, es gibt keine Belohnung. Wir wollen uns den super süßen Einhornwal ansehen. Wie bitte? Beleidigt tauchte Walli ab. Im Erdgeschoss der Zentrale spielten mittlerweile Zuma und Marshall den Bell-Bell-Boogie und waren beide ziemlich gut. Das macht erstmal nach. Na dann pass mal auf. Dap, dap, dap, dap, ich hab das voll drauf. Rocky suchte währenddessen die Tennisbälle zusammen, die überall herumlagen, und warf einen nach dem anderen in seinen Bollerwagen. Die alten Bälle kann man sicher irgendwann gebrauchen. Ja. Links, rechts, drehen und Sprung. Zum Beispiel als Trampolin. Marshall war so ungeschickt über seine Pfoten gestolpert, dass er nicht nur die Tennisbälle überall auf dem Boden verteilte, sondern auch noch Zuma von den Beinen riss. Jetzt lassen wir es mal richtig krachen. Alex und die Bürgermeisterin waren unterdessen ganz dicht an den rosafarbenen Wal herangerudert. Und dieser blies eine Wasserfontäne nach der anderen in die Luft. Sehen Sie mal! Der Wal will mit uns spielen! Das bemerkte auch Captain Tollpatsch, der auf der Leuchtturminsel durch sein Fernglas das Meer beobachtete. Oh, Alex und die Bürgermeisterin beobachten Wale. Aber sie fahren direkt in ein Unwetter. Besser, ich helfe ihnen wieder an Land zu kommen. Oh, hoppla, mein Regenmantel! Der Mantel lag ganz oben im Leuchtturm und der Captain rannte die Stufen hinauf. Doch leider schlug der Wind erst die Tür zu und dann fiel draußen auch noch ein Paddel um und versperrte den Eingang. Captain Tollpatsch saß fest. Oh nein! Ich bin im Leuchtturm eingesperrt! Ich brauche Selbsthilfe! Der Captain wusste auch schon genau, wen er darum bitten konnte. Im Erdgeschoss der Zentrale spielten jetzt Zuma und Chase gegeneinander. Gut, Zuma! Sehr gut, Chase! Ryder, wem drückst du die Daumen? Beiden natürlich. Hä? Hier ist Ryder. Hier ist Captain Tollpatsch, Ryder. Ich habe ein kleines Problem. Was ist denn los, Captain? Ein Unwetter zieht auf und Alex und die Bürgermeisterin sind auf dem Wasser. Keine Sorge, wir holen sie. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Oh, und Ryder, wenn ihr die beiden gerettet habt, könnt ihr dann mir helfen? Ich hab mich selbst im Leuchtturm eingesperrt. Geht klar, Captain. Wir sind schon unterwegs. Naja, noch nicht ganz. Und noch ein Stern. Dass ich beim Bell-Bell-Boogie besser bin, das steht ja wohl fest. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Natürlich liefen alle Fellfreunde sofort zu dem gläsernen Fahrstuhl in der Ecke. Auch Chase und Zuma, obwohl das Spiel gerade besonders spannend war. Achtung, ich komme! Nur Marshall hatte es wieder einmal ein bisschen zu eilig und stolperte über die Tennisbälle. Der Fahrstuhl brachte Rocky, Zuma, Chase, Rubble, Marshall und Sky nach oben in die Einsatzzentrale. Und unterwegs schlüpften alle in ihre Anzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Ryder wartete schon auf sie. Tut mir leid, dass ich euer Tanzduell stören muss, aber wir müssen jemanden retten. Die Bürgermeisterin und Alex wollten Wale beobachten und haben nicht gesehen, dass ein Unwetter aufzieht. Captain Tollpatsch wollte ihnen helfen, aber er hat sich eingesperrt. Sky, du hältst von deinem Hubschrauber aus nach dem Ruderboot Ausschau. Ja, ich bin der Flughund! Zuma, du schleppst sie mit deinem Luftkissenboot an Land. Alles klar, aber wir müssen uns beeilen. Warum müssen wir uns beeilen? Ich will weiter tanzen. Ich habe es zum ersten Mal ins Finale geschafft. Und ich werde gewinnen. Das denkst du vielleicht, aber ich werde gewinnen. Ja, ja, Chase, träum weiter. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das rote Quad von Ryder stand unten in der Garage. Um dorthin zu kommen, brauchte er nur die dicke Stange hinunterzurutschen. Und im Nu war er da. Sky und Zuma nahmen lieber die Rutsche mit den vielen Kurven. Sie liebten es, sie hinunter zu ihren Fahrzeugen zu sausen und waren im Handumdrehen abfahrbereit. Sky startete ihren Hubschrauber. Zuma lenkte sein Luftkissenboot hinter Ryders Quad und schon waren sie unterwegs. Bis zum Strand war es nicht weit und ein kleiner Weg führte direkt hinunter ans Wasser. Rettungsweste aufblasen! Unter den Rädern des Quads erschienen Kufen und gemeinsam rasten Zuma und Ryder über die Wellen. Doch der Wind nahm immer weiter zu und die Wellen wurden höher und höher. Und nun begann es auch noch zu regnen. Das Unwetter ist schneller aufgekommen als gedacht. Alles in Ordnung, Sky? Der Wind ist ganz schön stark, aber ich schaff das schon. Eine heftige Windböe erfasste den Hubschrauber und der Himmel war pechschwarz. Tut mir leid, Ryder, es ist zu stürmisch für meinen Hubschrauber. Ich muss landen. Gut, sei vorsichtig. Bürgermeisterin Gutherz, Huhn Henrietta und Alex trieben mittlerweile ziemlich weit draußen auf dem Meer. Den Wal hatten sie schon lange nicht mehr gesehen. Die Wellen sind so toll! Die Wellen sind hoch. Wir rudern zurück. Ich kann helfen. Ja, das ist lieb. Jetzt darfst du rudern. Die Bürgermeisterin war nämlich schon ziemlich erschöpft und legte ihr Paddel auf den Boden des Bootes. Das funktioniert nicht. Aber natürlich kannst du das. Wir fahren im Kreis. Der Wind nahm weiter zu. Der Regen auch. Und weder die Bürgermeisterin noch Henrietta fühlten sich besonders wohl. Die Wellen sind so hoch. Was sollen wir bloß tun? Eine riesige Welle türmte sich vor ihnen auf und schlug über ihnen zusammen. Danke. Das war gut. Die Bürgermeisterin konnte wieder klar denken. Und es gab nur eine Lösung. Na schön, Alex, wir rudern zusammen. Die nächste Welle! Das kleine Boot fuhr von einem Wellental ins andere. Es ging hoch und runter, wie in der Achterbahn. Und dabei fiel eines der Paddel über Bord. Da! Das Ruder! Ich reg mich nicht auf! Ich reg mich nicht auf! Für Alex war das alles ein großer Spaß. Aber Wally, das Walross, wusste genau, wie ernst die Lage war. Er schnappte nach dem Paddel und schwamm dem Boot hinterher. Ihm machten die Wellen nichts aus. Sky war es gelungen, ihren Hubschrauber sicher auf der Leuchtturminsel zu landen. Tut mir leid, Ryder. Ich kann das Ruderboot erst suchen, wenn der Sturm nachlässt. Na, dann geh doch inzwischen zum Captain auf den Leuchtturm. Von da oben siehst du sie vielleicht. Eine gute Idee. Sky lief zum Leuchtturm hinüber, wo Captain Tollpatsch ungeduldig hinter der Tür hin und her lief. Hallo, ist da jemand? Die kleine Cockapoo-Dame erkannte das Problem sofort und zerrte so lange an dem Ruder, das von außen den Eingang versperrte, bis es umkippte und Captain Tollpatsch, der von innen gegen die Tür gedrückt hatte, ihr entgegenfiel. Oh, Vorsicht! Ha, Hallo, Sky. Ich bin froh, dass du da bist. Schnell liefen die beiden nach oben in den Leuchtturm und suchten das Meer nach dem kleinen Ruderboot ab. Ich kann sie nirgendwo sehen. Doch, da. Da war doch etwas. Ryder, das Boot ist hinter der Robbeninsel. Danke, Sky. Wir sind unterwegs. Endlich wussten Ryder und Zuma, wo sie suchen mussten. Die Bürgermeisterin versuchte unterdessen, sich selbst zu beruhigen. Und Alex. Keine Angst, es wird alles gut. Hab ich nicht. Sehen Sie mal den Sonnenuntergang. Wir sind in einem Unwetter und rudern im Kreis und du redest von Sonnenuntergang. Hey, ich sehe Ryder und Zuma. Sieh mal, Henrietta, Ryder kommt. Frau Bürgermeisterin, wir schleppen Sie mit Zumas Rettungsring an Land. Rettungsring. Aber der erreichte das Ruderboot nicht, sondern trieb auf den Wellen. Oh, oh, zu starker Wind. Ich hole ihn. Die Bürgermeisterin sprang auf, aber das Boot schaukelte hin und her. Doch da tauchte auf einmal Walli auf und verhinderte, dass die Bürgermeisterin ins Wasser fiel. Allerdings musste er dazu das Paddel loslassen. Danke, Walli. Ja, Walli, du bist einfach der Beste. Du hast uns gerettet. Das hörte Walli sehr gern. Und er brachte nun auch noch den Rettungsring zum Boot hinüber. Ja, wie gut, dass wir dich haben. Schnell machte Bürgermeisterin Gutherz den Ring am Boot fest. Und Ryder fischte das Paddel, das Walli losgelassen hatte, aus dem Wasser. Jetzt geht's ab nach Hause. Aber der Wind war so stark, dass Ryder seine Meinung änderte. Es wird schon dunkel und ist immer noch sehr stürmisch. Wir machen am Leuchtturm bei Captain Tolpatsch halt. Rubble, Chase, Marshall und Rocky hatten alles über den großen Bildschirm der Einsatzzentrale mit angesehen und waren sehr erleichtert, als ihre Freunde endlich die Robbeninsel erreichten. Sie haben es geschafft! Ja! Ja! Am nächsten Tag hatte sich der Sturm gelegt und die Sonne schien vom Himmel. Das war ja ein richtiges Abenteuer. Danke, Ryder. Henrietta ist dir auch dankbar. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Ohne Walli hätten wir es nicht geschafft. Vergnügt steckte das Walross seinen Kopf aus dem Wasser. Nach so einem Tag hat er bestimmt großen Hunger. Gibst du ihm was? Der Captain hielt Alex einen Eimer mit Fischen hin und der fischte sich einen heraus. Danke, Captain Tolpatsch. Danke, Walli. Und das Walross ließ es sich schmecken. Gehen wir rein und trocknen uns ab. Wiedersehen, Walli. Aber Zuma ließ den Kopf hängen. Das war's. Was ist denn mit dir? Ach, nichts. Ich verpasse nur das Bell-Bell-Boogie-Tanzduell. Bell-Bell-Boogie tanze ich für mein Leben gern. Ich bin ein echter Boogie-Meister. Sie spielen Bell-Bell-Boogie? Und ob. Tanz den Bell-Bell-Boogie. Tanz den Bell-Bell-Boogie. Ha, komm. Der Captain nahm die Freunde mit nach oben in den Leuchtturm und schaltete einen großen Bildschirm ein. Zuma war begeistert. Toll, dass Sie das Bell-Bell-Boogie-Spiel haben. Schade, dass Chase nicht hier ist, damit ich ihn besiege. Warte mal, Zuma. Chase ist in einer Sekunde hier. Was? Ryder griff nach seinem Pawpad. So könnt ihr euch beim Tanzen sehen. Tatsächlich, es funktionierte. Gute Rettung, Zuma. Und jetzt tanzt du Boogie. Oh ja, das finde ich total toll. Danke, Captain Tolpatsch. Danke, Ryder. Ihr seid die allerbesten Rettungshunde. Tanzen wir den Boogie. Und dann tanzten alle ihren Lieblingstanz. Und wer am Ende der Beste war, interessierte niemanden mehr. Tanzen wir den Boogie.